müsst aus dieser Lethargie, müsst ihr ein Herrenvolk werden in diesem Land. Jeder deutsche Bauer und Handwerker und jeder deutsche Beamte muss durch diese Stadt und durch dieses Land gehen, würdig, hoch aufgerichtet, erhobenen Hauptes und stolz, äußerlich in der Gestalt schon so stolz, dass die polnische Umwelt von allein den Hut zieht und vom Bürgersteig heruntergeht. Ihr müsst im wahrsten Sinne des Wortes und in des Wortes beste Bedeutung altpreußischer Prägung müsst ihr das Herrenvolk auf diesem Boden werden.